Zur Sendung begrüßt Sie Norbert Weber. Guten Abend. Die Ankündigung von Wladimir Putin, bei den Parlamentswahlen im Dezember anzutreten und 2008 nach seinem Ausscheiden als Präsident unter Umständen die Regierung zu führen, hat weltweit ein großes Echo ausgelöst. Von Machtkonzentration war die Rede, von Machterhalt durch die Hintertür und von der Schwäche der russischen Demokratie und der russischen Verfassung, die sich immer noch der dominanten Gestalt Putins zu beugen hat. Deutschlandfunk-Korrespondent Robert Bark über das Kräftegefüge in der russischen Politik. Vor allem nach Putins jüngstem Coup, sich zum Spitzenkandidaten der Partei Jedinaja Rossija für die kommenden Duma-Wahlen am 2. Dezember ausrufen zu lassen, schlagen Politologen wie Alexej Makarkin bereits vor, korrekterweise nicht von Parlamentswahlen zu sprechen, sondern besser von einem Referendum. Jetzt geht es doch nur noch darum, für oder gegen den Präsidenten zu stimmen. Sind wir mit ihm einverstanden oder nicht? Das Ganze bekommt den Charakter einer Volksabstimmung. Wer dann an zweiter oder dritter Stelle auftaucht, ist völlig nebensächlich. Jedinaja Rossija wird ihren Wahlkampf ausschließlich auf den Präsidenten ausrichten. Fast 8 Jahre an der Macht hat Putin Jedinaja Rossija, geeintes Russland, zielstrebig mit ihm ergebenem Personal besetzt. Jedinaja Rossija ist in dieser Variante ein typisches Konstrukt in der politischen Landschaft Russlands seit dem Zusammenbruch der UdSSR vor nun bald 16 Jahren. Sie ist die Partei der Macht, so wie es zu Zeiten des Putin-Vorgängers Jelzin etwa Nasch Dom Rossija, zu Deutsch unser Haus Russland, war. Eine Partei, die heute schon viele junge Russen gar nicht mehr kennen. Es sind im Unterschied zur einstigen KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, weitgehend ideologiefreie Kunstprodukte, die einem wesentlichen Ziel dienen. Sie sollen die Kremlherrschaft im Parlament und in den Regionen des Riesenlandes über die sogenannte Vertikale der Macht absichern und mögliche Oppositionsbestrebungen schon im Ansatz erspüren und anschließend administrativ verhindern. Mit dem offiziell parteilosen Wladimir Putin als Spitzenkandidat für einen Duma-Sitz könnte es nach erfolgreicher Wahl und an deren Ausgang zweifelt niemand mittel- bis langfristig zum Abschluss eines Projektes kommen, das im Augenblick zwar nur als Gerücht kursiert, das Spötter inzwischen aber schon KPDSU Römisch II nennen. Die Reinstallation eines de facto Einparteienstaats, diesmal dann wohl ohne Bezug auf Marx, Engels und Lenin. Es entbehrt dabei nicht einer skurrilen Ironie, dass ausgerechnet Gennadij Sjuganow, langjähriger, erfolgloser, oppositioneller Präsidentschaftskandidat der russischen Kommunisten, also der Nachfolgepartei der KPDSU, die heutige Machtkonstellation heftig kritisiert, nachdem er sie einigermaßen zutreffend beschrieben hat. Putin ist doch schon seit langem der eigentliche Chef von 3 Parteien, nämlich von Jedinaja Rossija, von Sergei Mironows Gerechtes Russland und von Schirinowskis Liberaldemokraten. Die haben doch abgestimmt, wie er es angeordnet hat. Jetzt hat sich die Situation hin zu einem 2-Parteien-Parlament verändert. Putin vereinigt die 3 eben genannten auf der einen Seite. Wir aber, die Kommunisten, stehen links und sind die wahre Opposition. Und im Land? 65 Gouverneure hängen wie Waggons hinter der Lokomotive Putin. Wozu also noch Wahlen? Wahlen, das heißt Wettbewerb von Parteien, Ideen und Programmen. Und hier? Mit dem Wiedereinzug der Kommunisten in die Duma rechnen derzeit tatsächlich die meisten Beobachter. Aber es wird gleichzeitig munter spekuliert, ob sie diesmal mehr als 10% der Wählerstimmen auf sich werden vereinigen können. Denn allmählich sterben ihre Stammwähler buchstäblich weg. Und ihre Oppositionsrolle ist ebenfalls nicht völlig unumstritten, denn auch die Kommunisten gelten im Zweifelsfall, nicht nur aus möglicher Existenzangst, als kompromissbereit im Gespräch mit der Macht im Kreml. Und nicht zuletzt dieser Konstellation kann Sergei Iwanenko sogar noch etwas Positives abgewinnen. Nachdem Putin also seit neuestem auch über eine zusätzliche Karriere als Abgeordneter nachdenke, so der stellvertretende Parteivorsitzende von Jabloka, einer vor Jahren auch im Westen umworbenen, inzwischen aber in Russland marginalisierten bürgerlich-liberalen demokratischen Partei, meint Iwanenko? Das ist doch gut. Jetzt werden die Wahlen irgendwie klarer, transparenter. Jetzt müssten die Bürger mit ihrer Stimme deutlich machen, in welche Richtung das Land gehen soll. In eine autoritäre Richtung mit einem unverständlichen politisch-wirtschaftlichen Modell oder auf einen europäischen, modernen, zivilisierten Weg, so wie ihn Jablako und die anderen demokratischen Parteien vorschlagen. Sicherlich wegen erheblicher bürokratisch-politischer Schwierigkeiten und Behinderungen. Aber auch eigene Schwächen müssen sie sich ankreiden lassen. Denn obwohl ihre Anzahl ohnehin dramatisch geschrumpft ist, gibt es unter den wenigen außerparlamentarischen, demokratischen, dem System Putin oppositionell eingestellten Politikern, bildlich gesprochen, immer noch zu viele Solotänzer, anstatt einer vereint auftretenden Balletttruppe, die attraktiv sein könnte für das traditionell tanzoperverliebte russische Publikum. Und so wird Präsident Putin voraussichtlich im Dezember die an zivilgesellschaftlichen und international geltenden humanistischen Werten orientierten Wähler, die zu ihm in Opposition stehen, nicht fürchten müssen. Viktor Laschak, Chefredakteur der Zeitschrift Aganyok, hat beobachtet: Was die rechten Parteien angeht, so hat Jedinaja Rossija es zu deren Bedauern geschafft, einen Teil ihrer Wähler zu sich herüberzuziehen. Jedinaja Rossija ist irgendwo ein bisschen kommunistisch, ein bisschen liberal, auch patriotisch. Diese Partei spielt auf allen Feldern mit. Ein Beispiel: Im Bereich der Wirtschaft sind auf ihre Initiative hin Gesetze mit eindeutig liberaler Handschrift verabschiedet worden. Die hätten jede rechte Partei geschmückt. Das aber könnte rechte Wähler anziehen. Über das kräftige Gefüge in der russischen Politik berichtete Deutschlandfunk-Korrespondent Robert Bark. Vor einem Jahr, am 7. Oktober, wurde die russische Journalistin Anna Politkovskaja mit 4 Schüssen vor ihrer Wohnung ermordet. Anna Politkovskaja galt vor allem im westlichen Ausland als moralisches Gewissen Russlands. Sie war eine der wenigen, die über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtete, und sie wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, allerdings nur im Ausland. In Russland las kaum jemand ihre Artikel, im Fernsehen fand sie mit ihren Themen nicht statt. Der Mord an der Journalistin warf einmal mehr Licht auf die schwierige Situation der Medien in Russland. Es gibt kaum noch welche, die unabhängig sind, fast alle TV-Kanäle sind in staatlichem Besitz, viele regionale Zeitungen gehören den örtlichen Politikern. Gesine Dornblüt berichtet. Mittags in Nischni Nowgorod. Der Bürgermeister hat zum Pressegespräch eingeladen, wie jede Woche. Einen Anlass gibt es nicht. Trotzdem kommen etwa 40 Journalisten. Das wird laufen wie immer. Nichts als Rechtfertigung. Der Kameramann des zweiten russischen Fernsehens präsentiert sein neues T-Shirt mit einer stilisierten weiß-blau-roten Fahne Russlands auf dem Rücken, das Logo seines Senders. Er ist stolz darauf. Bei uns steht fest, wen wir mögen und wen nicht. Häufig kommt es vor, dass Politiker während einer Sitzung schlafen. Das würde ich natürlich gern zeigen. Aber dann kommt der Redakteur und sagt, wir sind ein staatlicher Sender, so etwas geht nicht. Das ist blöd. Schließlich ist es unser Job, interessante Bilder zu finden. Der Bürgermeister sitzt am Kopfende eines langen Tisches. Er berichtet von Bau- und Verkehrsvorhaben. Die Journalisten stellen Gefälligkeitsfragen. Zufällig ist an diesem Tag Putins Geburtstag. Ein Journalist will wissen, ob der Bürgermeister Präsident Putin ein Geburtstagsgeschenk geschickt habe. Der verneint. Ein Geschenk wäre in jedem Fall zu bescheiden ausgefallen und dem Präsidenten womöglich nicht einmal zugestellt worden. Selbstverständlich aber hätten sie ein Glückwunschtelegramm geschickt. Die Szene spiegelt den Journalistenalltag in Russland. Diese Pressekonferenz fand am 7. Oktober 2004 statt. Ähnlich verlaufen tausende offiziöser Pressetermine jeden Tag in Russland und auch anderswo. Genau 2 Jahre später, wieder an Putins Geburtstag, geschah etwas, das die russische Presse hätte aufrütteln können: der Mord an Anna Politkovskaja, Mitarbeiterin der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta. Politkovskaja hatte den Präsidenten unter anderem des Staatsterrorismus bezichtigt und den Geheimdiensten Menschenraub, Folter und Mord in Tschetschenien vorgeworfen. Politkovskajas Tod war ein Geschenk für den Präsidenten, mutmaßte ihre Kollegin Olga Kitova. Auch Kitova arbeitet für die Novaya Gazeta. Der Mord an Anna Politkovskaja habe sie und viele andere tief bewegt, sagt Kitova. Eine Debatte über die Notwendigkeit von Qualitätsjournalismus habe er unter russischen Journalisten aber nicht angestoßen. Лично я таких дискуссиях не знаю. Ich weiß nichts von solchen Diskussionen. Alles ist auch so allen klar. Da ist jemand umgekommen, der ehrlich seine Arbeit getan hat. Wer mit Politkowskaja nicht einverstanden war, hätte mit ihr streiten oder eine Gegendarstellung fordern können. Aber in unserem Land scheinen zivilisierte Formen der Auseinandersetzung nicht mehr zu existieren. Wer etwas schreibt, das einem anderen nicht gefällt, wird einfach umgebracht. Mindestens 20 Journalisten sind nach Angaben von Reporter ohne Grenzen seit März 2000 in Russland aufgrund ihres Berufes getötet worden. Allein 3 arbeiteten in der Novaya Gazeta. In den meisten Fällen wurde nicht mal ermittelt. Im Fall Politkowskaja wurde auf internationalen Druck hin zumindest eine Untersuchungskommission eingerichtet. Im September trat Generalstaatsanwalt Juri Tschaika mit erstaunlichen Ergebnissen vor die Öffentlichkeit. Er präsentierte 11 Verdächtige. Diverse von ihnen mussten kurz darauf wieder entlassen werden, einige waren wegen völlig anderer Vergehen inhaftiert worden. Als Drahtzieher wies Tschaika nebulös auf Kräfte im Ausland hin, die, Zitat, Russland destabilisieren wollten. Ein vager Hinweis auf den in London lebenden Oligarchen Boris Berezovsky. Beweise lieferte Tschaika allerdings nicht. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein. Sie verfolgt die Untersuchungen im Mordfall Politkowskaja mit Sorge. Geschäftsführerin Elke Schäfter. Es ist für Reporter ohne Grenzen im Augenblick sehr schwierig, diese Ermittlungsergebnisse wirklich zu beurteilen. Es gibt sehr unterschiedliche und widersprüchliche Informationen zu den Ergebnissen. Wir bekommen halt oft die Aussage, dass bei laufenden Ermittlungen keine Informationen weitergereicht werden dürfen. Das ist ja nicht nur bei russischen Behörden oder Staatsanwaltschaften so, das gilt generell. Bei laufenden Ermittlungen gibt man nicht gerne Auskünfte. Dennoch denken wir, dass ein Zwischenstand schon mal möglich gewesen wäre, damit man zumindest weiß, in welche Richtung das läuft. Und wenn man sich jetzt noch anschaut, wie Generalstaatsanwalt Tschaika sich geäußert hat, dass er ins Ausland weist, dafür aber wenig Begründung liefert, dann stellen wir schon die Professionalität dieser Ermittlungen noch mal in Frage. Es ist aber nicht nur die Gewalt gegen russische Journalisten, die Reporter ohne Grenzen Sorgen bereitet. Dazu kommt eine zunehmende Staatsnähe der Medien. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Erdgasmonopolist Gazprom. Der mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Konzern unterhält ein Tochterunternehmen, die Gazprom Media. Der gehören die Fernsehsender NTV, TNT und NTV Plus sowie etwa 20 Zeitschriften und Zeitungen, darunter die große Tageszeitung Izvestia und seit knapp einem Jahr die auflagenstarke Komsomolskaja Pravda. Die Auswirkungen auf Programm und Inhalte sind offensichtlich. So nahm NTV nach der Übernahme durch Gazprom eine politische Satiresendung aus dem Programm und auch der neue Chefredakteur der Izvestia trimmte das Blatt auf Kreml-Linie. Wer in Russland nicht gezielt nach alternativen Informationsquellen sucht, zum Beispiel in den immer noch recht freien Internetzeitungen, wird deshalb überall mit der gleichen Meinung konfrontiert. Elke Schäfter von Reporter ohne Grenzen. Der russische Journalistenverband beispielsweise geht davon aus, dass 2/3 der Medien direkt oder indirekt vom Kreml kontrolliert werden. Und das heißt, diese Journalisten können nicht kritisch und nicht unabhängig berichten. Und wenn sie das tun, haben sie einen schmalen Grat vor sich und müssen auch mit Kündigung und Ähnlichem rechnen. Und das heißt, in diesem Berufsstand in 2/3 der Medien, wenn man diese Zahl jetzt mal annimmt, muss man sich entscheiden, ob man halt so eine Art PR-Journalismus betreibt oder auch Propaganda. Oder ob man sich halt für die Freiheit entscheidet, dann aber auch nicht mehr als Journalist oder Journalistin arbeiten kann. Gesine Dornblüt über Presse- und Meinungsfreiheit in Russland. Im Studio begrüße ich nun Angelika Nussberger. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Direktorin des Instituts für Ostrecht an der Universität zu Köln. Frau Nussberger, die Meinungsfreiheit wird in Russland immer weiter eingeschränkt, die politische Opposition fast nach Belieben gesteuert oder ausgeschaltet, die Justiz zum Büttel des Kreml gemacht, schreiben Sie in Ihrem Buch »Das System Putin«. Muss man besorgt sein über die zunehmende Machtkonzentration in Russland? Kann man da noch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sprechen? Nun, Demokratie ist ein sehr weiter Begriff, der für sehr vieles verwandt wird. In Russland hat man nun schon lange von einer sogenannten gelenkten Demokratie gesprochen oder Upravljaemaja Demokratia. Gegenwärtig spricht man eher von einer souveränen Demokratie. Das ist ein Begriff, den der Chefideologe Surkow aufgebracht hat und mit dem er im Grunde sagt, dass Russland selbst bestimmt, was es unter Demokratie versteht und Einflüsse von außen möglichst abblocken will. Gibt es einen Ausweg aus dieser gelenkten Demokratie? Den Ausweg aus der gelenkten Demokratie wird die russische Zivilgesellschaft selbst finden müssen. Von außen ist es schwierig, Einfluss zu nehmen, da gegenwärtig Einflüsse von außen eher mit großer Skepsis gesehen werden. Aber das System basiert im Moment auf einem Machthaber, auf Putin. Und es ist nicht stabil, weil wenn dieser Machthaber wegfällt, werden sich neue Kräftebalancen ergeben. Und dann besteht durchaus auch ein Ausweg aus diesem System. Man sieht es nicht als dauerhaft an. Unter Michail Gorbatschow hat sich Russland dem Westen geöffnet. War das nur ein kurzes Zwischenspiel? Es gibt in Russland immer wieder etwas, was man als Tanz von Anziehung und Abstoßung bezeichnen kann. Also eine Hinwendung zum Westen, eine sehr offene Aufnahme dessen, was im Westen passiert und dann wieder eine Rückwendung, eine Isolation. Und hier kann man immer wieder dieses Hin und Her beobachten. Gorbatschow hat sich sehr dem Westen zugewendet, wie in der Geschichte auch etwa Peter der Große. Auch Putin hat sich nach dem 11. September noch dem Westen zugewandt und dann wieder Phasen der starken Abschottung haben stattgefunden. Ein sehr entscheidender Moment war dabei das NATO-Bombardement in Serbien, als man das Gefühl hatte, dass die westliche Öffentlichkeit die Grund- und Menschenrechte in einer Weise verwendet, die gegen die slawischen Brüder gerichtet ist. Und das hat zu einer sehr starken Abschottung wiederum geführt. Wird sich der Westen nun für längere Zeit darauf einstellen müssen, es mit einem Russland zu tun zu haben, das sich nach seiner alten imperialen Größe zurücksehnt und außenpolitisch dementsprechend agieren wird? Nach der imperialen Größe sehnt man sich mit Sicherheit in Russland zurück und die hat man ja auch zu einem gewissen Grad bereits wieder erreicht. Und das ist auch eine Haltung, eine Meinung, die man bei dem einfachen russischen Bürger beobachten kann. Man hat sich doch sehr deprimiert gefühlt, nach dem Ende des Kalten Krieges in gewisser Weise sich einem besonderen Entwicklungsland wiederzufinden. Und Putin verkörpert nun diese Möglichkeit, wieder imperiale Größe für Russland zurückzugewinnen. Und darauf wird sich der Westen mit Sicherheit einstellen müssen. Muss sich der Westen auch vielleicht auf einen neuen Kalten Krieg einstellen? Kalter Krieg ist sicherlich nicht das richtige Wort, das man hier verwenden müsste. Es geht vielmehr um ein Nebeneinander, das nicht mehr so auf einer Vertrauensbasis beruht, wie man gehofft hatte, sondern von einem gewissen Misstrauen und Skepsis gekennzeichnet sein wird. Die Beschneidung der Menschenrechte, der Pressefreiheit, geschieht das auch aus Angst vor Demokratisierungsbewegungen, wie es sie zum Beispiel in einigen osteuropäischen Staaten gab, zum Beispiel in der Ukraine? Mit Sicherheit war die sogenannte Orange Revolution in der Ukraine ein Wendepunkt auch für die russische Politik, dass man sich neu bewusst war, wie gefährlich die Straße sein kann. Und viele der neuen Gesetze, wie beispielsweise das Gesetz gegen die Non-Governmental Organizations, erklären sich aus dieser Furcht. Abschließende Frage, wie gefährlich ist der eingeschlagene Weg der russischen Politik für den Westen, für Europa? Von Gefahr zu sprechen, ist eher problematisch. Man muss einfach sich dessen bewusst sein, dass hier ein sehr eigensinnig denkender Partner einem wieder gegenübersteht und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man von außen steuernd eingreifen kann. Man steht jemandem gegenüber, der sehr selbstbewusst ist und durchaus auch auf die geschichtliche Größe pocht. Einschätzungen von Angelika Nussberger, Professorin für öffentliches Recht und Direktorin des Instituts für Ostrecht an der Universität zu Köln. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sendung Hintergrund, heute zum Thema Putins Ränkespiele, Russland vor der Wahl. Am Mikrofon war Norbert Weber. Guten Abend.